Und so verwandelten sich hernach nicht mehr in Menschen zurück, sondern in Rügenwälder Teewurst, Sülze im Glas, Nackensteak, gehacktes Halb und Halb und Putenschnitzel.